Hallo und herzlich willkommen zur 164. Folge meines Podcasts Michaelas Welt. Ja, und ich habe da tatsächlich was zu berichten. Ich habe ein bisschen was erlebt letztes Wochenende. Und zwar war ich mit meiner bekannten Fahrer auf Ausflug. Ja, wir sind ein bisschen durch die Gegend gefahren. Und ja, das hat sich so ergeben. Also haben wir überlegt, wir könnten mal wieder was unternehmen. Wir können mal ein bisschen mal was besuchen. Es sollte nicht allzu weit weg sein. Also ja, also ohne Übernachtung oder so etwas. Also so ein Tagesausflug halt. Das Dumme ist halt, wir haben hier in der Nähe schon relativ viel gesehen. Also sicherlich nicht alles. Also das geht gar nicht. Da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Und ja, wir sind natürlich, also ich bin da jedenfalls auch immer wieder froh über Hinweise, wenn da jemand von euch, die das hören oder irgendwelche Sachen ja kennen, die wo ihr mal einen Tipp geben könnt, was anschauenswert ist, was interessant ist anzuschauen. Ja, bin ich gerne bereit auch mal. Also würde ich mich echt freuen darüber, weil ja, bin da immer neu, offen für Neues. Sollte halt irgendwie in der Nähe hier vom Bodensee sein, sagen wir so 2 Stunden im Umkreis zu erreichen. Ja, jedenfalls haben wir da letzte Woche uns überlegt, wo wir hinfahren können. Und ja, wir haben uns da halt überlegt, ja, wir könnten mal nach Freiburg fahren. Da waren wir schon längere Zeit nicht mehr. Das sind ja bloß so, ja gut, von Konstanz aus so 1,5 Stunden ungefähr zu fahren, nicht ganz 2 Stunden. Und ja, da haben wir gedacht, fahren wir dahin. Aber im Laufe der Überlegung haben wir uns dann auch überlegt, ja, wir könnten eigentlich auch, oder eher gesagt, hat die Fahrer den Vorschlag gemacht, wir könnten noch mal nach Colmar fahren. Ja, Colmar, das ist jetzt auch so eine Sache, das kenne ich jetzt nicht. Und da habe ich dann halt auch erst gesagt, nee, das ist viel zu weit weg, das ist ja noch ein ganzes Stück weg und vor allem in Frankreich. Und aber irgendwie hat es dann so in mir angefangen zu arbeiten und ich habe dann halt auch gedacht, irgendwie, ja, das wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, weil Colmar, das kenne ich ja noch gar nicht. Und ja, ich war noch nie dort und Frankreich war ich auch noch nie. Also ich bin noch nie selbst mit dem Auto darüber gefahren. Also über den Rhein drüber. Ich war, glaube ich, bisher erst 2-3 Mal in Frankreich und dann habe ich mir gedacht, irgendwie wird mich das schon reizen, mal was anderes zu sehen, andere Leute zu sehen, also auch ein anderes Land, andere Kultur vielleicht und ja, mal sehen. Jedenfalls habe ich mir dann das so überlegt, wir könnten da auch mal hinfahren und das hat sich dann halt auch, ja, ich habe dann halt die Fahrer so gefragt, ja, sollen wir vielleicht doch mal nach Colmar fahren und ja, die hat dann auch gemeint, ja, wieso nicht? Und dann war ich natürlich auch ganz freudig gespannt darauf, wie sich dann das so entwickeln wird. Also wie gesagt, ich war noch nie in Colmar. Ich habe dann auch vergessen, mein Navigerät mitzunehmen, aber eigentlich braucht man das nicht. Wenn man wenn man in Freiburg ist, dann ist es eigentlich relativ gut ausgeschildert. Gut, ich habe mich einmal verfahren, ich hätte wissen müssen. Irgendwann mal stand halt kein Colmar mehr dran. Stand irgendwie Autobahn Basel und nach weiß ich wohin. Und ja, da habe ich halt, stand kein Colmar mehr da. Und dann hätte ich halt wissen müssen, dass ich auf die Autobahn fahren muss, Richtung Basel. Aber zum Glück habe ich dann irgendwo noch zwischendurch mal tanken müssen, also nicht kurz hinter der Autobahn oder Autobahnauffahrt. Ja, und habe da den Tankwart gefragt und der hat dann gemeint, ja, Sie müssen da auf der Autobahn wieder und dann Richtung, und dann ist ausgeschildert. Und ja, so war es dann auch. Also da drauf gefahren und zack. Also war kein Problem. Ja, und Colmar selber, ja, da haben wir dann auch relativ ohne Probleme einen Parkplatz gefunden. Und zwar Parkhaus Mairie, also Bürgermeisteramt oder Bürgermeister oder Gemeindeamt. Ja, jedenfalls da in der Nähe, es ist klar, logisch dann zentral gelegen, da Parkplatz gefunden, relativ großes Parkhaus sogar, gut eingerichtet, super toll gemacht, also da habe ich gedacht, wow, also da können sich viele deutsche Parkhäuser echt eine Scheibe abschneiden. Also das letzte tolle Parkhaus, was ich gesehen habe, was ähnlich gut aussah und ähnlich gut aus eingerichtet war oder ist, das ist in Leipzig da, ja. Aber hier in der Gegend kenne ich keins, die sehen alle hier alle relativ ja, schmuddelig und verding aus, und aber das in Frankreich, das sah echt top aus, also schön sauber. Also egal, ich möchte nicht über das Parkhaus schwärmen. Eigentlich sind wir ja dorthin gefahren, um die Stadt zu besichtigen. Und ja, wir waren dann halt auch wirklich im Zentrum der Stadt. Und das war eigentlich auch wirklich, also mir hat es sehr gut gefallen, muss ich gleich sagen. Das war eigentlich ein tolles Erlebnis, finde ich. Es war sonnig, die Sonne hat mitgemacht. Also es war klar vor Frühling, also es ist noch nicht richtig frühlingshaft warm gewesen, aber die Sonne hat schon ein bisschen Kraft gehabt, also klar, dann ist natürlich auch die Rheinebene, von daher ist es dort auch ein bisschen wärmer wie hier noch am Bodensee, Bodensee ist da, was also Frühling angeht, immer meistens ein bisschen später dran, wie die anderen Gegenden, die ein bisschen wärmer sind. Aber egal, jedenfalls, es war für auch viele Leute in der Stadt unterwegs. Klar, es war Samstag, es hatte dann auch, dann auch die ganzen Geschäfte noch auf. Und klar, man hat gesehen, da war richtig viel Betrieb. Ja, und da sind wir halt mal durch die Stadt gelaufen. Also wir haben jetzt nicht viel angeschaut. Also wir sind einfach mal einmal rum, so rum, da rum und dann da geguckt. Und ja, weil ja, wir haben eigentlich kein genaues Ziel gehabt. Wir wollten uns bloß mal umschauen, mal sehen, einfach so ein bisschen die Zeit vertreiben und halt so das Neue einfach mal entdecken. Wir waren auch in einer Kirche drin. Ich weiß nicht, was das für eine war. Also in Colmar gibt es zwei große Kirchen, habe ich gesehen. Also in der einen waren wir drin, in der anderen wollten wir dann auch rein, aber da wollten sie Eintritt verlangen oder wollten halt Eintritt von uns, weswegen wir uns da dann gesagt haben, nee, da gehen wir jetzt nicht rein. Wir wollten 8 Euro Eintritt, weil da ist jetzt gerade noch eine Ausstellung, man kann dort den Isenheimer Altar anschauen. Also ich weiß jetzt aus Wikipedia, dass das Dominikanerkirche ist, wahrscheinlich von irgendeinem Kloster, glaube in der Nähe war da auch das Kloster. Und ja, jedenfalls, klar, der Isenheimer Altar ist auch weltberühmt. Weiß jetzt nicht, welcher Maler das ist, oder war das ja Maler, glaube ich. Grünewald, irgendwie so etwas. Jedenfalls haben wir uns das nicht angeschaut. Ja, gut. Sage ich nichts dazu. Ich hätte es ja gerne angeschaut, aber ja, gut. Jedenfalls haben wir uns da ein paar, vielleicht eine Stunde oder so 2 Stunden sowas rumgetrieben, ein bisschen rumgeguckt und sind dann wieder nach Hause gefahren. Also nicht nach Hause, sondern erst wieder Richtung Freiburg, habe ich mich da auch nochmal verfahren, weil ja, war irgendwie schlecht ausgeschildert. Und dann erstmal nach Donaueschingen zu unserer bekannten Freundin Henriette. Da haben wir dann noch Abendbrot essen dürfen bei ihr. Die hat uns nämlich zum Raclette-Essen eingeladen. Also ja, und irgendwann mal so gegen Abend um 9 oder sowas bin ich dann nach Hause gefahren. Und bis ich dann zu Hause war, war es glaube ich 10 oder 11 oder ich weiß nicht mehr. Also es war schon relativ spät. Ja, das war so der Samstag. Also das war relativ, ja, fahrtechnisch viel unterwegs, glaube ich, so fast 400, 500 Kilometer gefahren. Klar, das zieht sich von Friedrichshafen nach Konstanz, von Konstanz nach Freiburg, dann nach Colmar, dann wieder zurück, Donaueschingen. Gut, Donaueschingen, das liegt mehr oder weniger am Weg. Und dann von Donaueschingen dann nach Konstanz und dann halt über den See wieder zurück. Also so diese ganze Tour halt. Ja, und war eigentlich sehr, sehr, hat man wirklich sehr gut getan. Ich bin auch nicht eingeschlafen. Ich habe immer Angst, dass bei so langen Fahrten nicht, dass ich da mit der Müdigkeit kämpfen muss und dass ich dann vielleicht doch mal die Müdigkeit siegt. Aber diesmal war es echt gut. Ich habe da echt keine Probleme gehabt. Ich war fit, ich habe mich gut gefühlt. Ich war fast ein bisschen überdreht in Angesichts der neuen Erfahrungen, die da auf mich lauern. Und ja, jedenfalls war das soweit echt gut. Ja. Ja, und am Sonntag, ja, da war eigentlich so das Sonntag, das Normale wie fast immer, was ich sonntags immer mache, erstmal ausschlafen, dann ein bisschen frühstücken, also nicht viel, Kleinigkeit, zum Mittag meine Eltern besuchen und danach noch ein kleines Nickerchen machen. Und aber ja, am Vortag hatte ich schon die Jeanette, mit der ich ja zusammen einen Freischnauze-Podcast mache, mir eine kleine Message geschrieben, ob ich nicht Lust hätte, mit ihren Fotoshooting zu machen. Und ich habe das ja erst relativ spät gesehen und dann halt auch geantwortet und gesagt, ja, wenn es dir nicht zu spät wird, können wir uns ja vielleicht gerne am Sonntag um 15 Uhr treffen oder so. Und sie hat dann leider erst um 15 Uhr geantwortet und dann bin ich ein bisschen in Hektik verfallen, habe mir meine Kamera geschnappt hier, meine Nikon D300S und bin halt noch nach Konstanz oder beziehungsweise nach Kreuzlingen gefahren und wir sind dann in den Seepark nach Kreuzlingen und da ist auch so ein Gebäude mit so Zinnen und ein bisschen alt gemacht, aber so ganz alt ist es glaube ich nicht, aber ich weiß es nicht genau, wie alt es ist, aber egal, jedenfalls haben wir da ein kleines Fotoshooting veranstaltet, Jeanette als Fotomodell, ich als Fotografin und Farah war auch mit dabei als Assistentin Und ja, das war auch eine neue Erfahrung für mich. Klar, es ist schon langsam dunkel geworden. Also es war noch nicht dunkel. Wir haben, glaube ich, um 5 Uhr angefangen. Ja, und ich habe zum Glück auch einen Blitz dabei gehabt. Von daher hat das ganz gut funktioniert. Aber allerdings dann festgestellt, ja, ich habe mich mit der Technik von der Kamera doch nicht so hundertprozentig ausgekannt. Ja, ich habe die Kamera schon lange, lange Zeit nicht mehr benutzt, weil sie mir einfach zu groß und zu schwer ist. Aber die bietet halt schon unheimlich viele Möglichkeiten, die 300S. Es ist halt so eine semi-professionelle Kamera im DX-Format, also im kleinen Format. Es ist also keine Vollformat-Kamera, deswegen halt nur semi-professionell. Aber trotzdem bietet halt sonst die Einstellungsmöglichkeiten wie eine große DSLR. Ja, und jedenfalls, und diese Einstellungsmöglichkeiten sind echt wahnsinnig viel. Also da, ja, da kann man echt, wenn man sich da nicht wirklich hinauskennt. Und ich habe da, wie gesagt, schon lange nichts mehr gemacht. Und ja, ich muss mich da wieder ein bisschen mehr reinfuchsen, auch mit der Bedienung von dem Blitz, welche Möglichkeiten der bietet, mit der Automatik und sonst irgendwas. Da gibt es auch haufenweise Sachen. Und ja, jedenfalls muss ich mich da mal wieder ein bisschen reinfuchsen und mich damit beschäftigen, falls es dann demnächst mal wieder ein Fotoshooting mit der Schnitt gibt, was mich echt freuen würde, weil die Bilder sind eigentlich soweit ganz gut geworden. Habe allerdings teilweise das Problem gehabt, oder das Gefühl gehabt, die Belichtung oder irgendwas passt hier nicht hundertprozentig, und ich weiß allerdings noch nicht, woran das liegt. Also im Großen und Ganzen hat es schon funktioniert, aber ja. Zum Glück hat auch Jeanette gewusst, was sie möchte, wie sie sich aufstellen möchte, also genannt Posing. Da kenne ich mich halt überhaupt nicht aus. Daher war ich echt froh, dass Jeanette das alles so gemacht hat, wie sie das wollte. Dass sie da nicht auf irgendwelche Kommandos gewartet hat oder irgendwelche Vorschläge von mir, so nach dem Motto, ja, streck mal das Bein hier und mach mal da und guck mal dorthin und guck mal so oder sowas. Nee, das hat sie alles wirklich gut gekonnt. Da hat man gesehen, dass sie da schon einige Erfahrungen gehabt hat oder hat. Und ich habe mich mit der Technik ein bisschen rumgeschlagen. Und ist ganz gut geworden, denke ich. Ich habe über 140 Bilder gemacht und die habe ich dann auch gestern Abend noch irgendwo über einen Dropbox-Ordner ihr gut zugänglich gemacht. Also, und sie darf dann, sie macht dann die Nachbearbeitung, so wie sie das für sich richtig empfindet, wie sie das gerne haben möchte. Und bin mal gespannt, was sie daraus macht. Also, da bin ich echt gespannt. Ja, also, das war so mein Wochenende. Also, war echt ereignisreich, finde ich, also ereignisreicher wie sonst die letzten Wochen und Monate, wo ich dann doch oftmals ja, einen starken oder einen kleinen Durchhänger hatte, war ich dieses Wochenende relativ aktiv, habe mich gut gefühlt, habe mich echt lebendig gefühlt. Das war eigentlich sehr, sehr schön. Ich würde mir wünschen, das käme öfters vor, das wäre also nicht so selten wie jetzt nur an diesem Wochenende, denn dummerweise gleich heute, als ich heute Morgen aufgewacht bin, also heute ist Montag, bin ich heute Morgen um 5.20 Uhr aufgestanden und dann halt irgendwann mal war ich um 7:30 im Büro, habe ich dann halt auch gemerkt, oh, ich bin so müde und ich komme irgendwie nicht in die Gänge, und da war eigentlich so diese ganze Aktivität und dieses Lebendigfühlen von den letzten 2 Tagen war total weg irgendwie. Das hat sich dann den ganzen Tag so hingezogen, und eigentlich wollte ich heute Abend dann auch, nachdem ich eine Kleinigkeit was gegessen hatte, ein bisschen was getrunken hatte, einen Kaffee gemacht und so, wollte ich mich nochmal hinlegen und habe gedacht, ach, da tue ich mich da ein bisschen ausruhen. So, und dann habe ich dann doch einen Fernseher angemacht und hier dieses Apple-Event, was da gerade gelaufen ist, angeschaut und habe mir dann, und dann bin ich doch irgendwie wach geworden, komischerweise. Vielleicht durch die Wirkung vom Kaffee oder vielleicht durch die Ausführung, was da Apple Neues angeboten hat. Ich weiß es nicht. Ja, ich könnte jetzt, ich sage jetzt vielleicht noch ein paar Sachen zu dem Apple-Event. es ist die Ausführungen von Tim Cook sind jetzt natürlich nicht so wie von Steve Jobs. Das ist klar, er ist ein anderer Typ. Er ist da jetzt nicht so der Verkäufer, denke ich mal. Er ist halt eher der Buchhalter. Aber er macht es schon ganz gut, denke ich mal. Und was soll ich dazu sagen? Was haben sie denn Neues vorgestellt? Ich habe bloß gesehen, dass sie ein neues MacBook vorgestellt haben, was echt super aussieht, wo ich mir denke, das könnte mir gefallen. Also schön flach und sonst, aber es hat halt nur einen einzigen Anschluss, einen neuen Anschluss, einen USB-C-Anschluss, über den also die ganze Konnektivität läuft, also auch die Stromversorgung und alles, nur ein einziger Anschluss, sonst nichts. Also auch Anschluss über für Fernseher, TV oder sonst irgendwie. Also ja, das ist dann schon, bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich werde garantiert nicht da recht früh zuschlagen. Ich warte mal ab, wie sich das entwickelt, wie sich das verkauft, ob da irgendwelche Macken drin sind oder sonst irgendwas. Und dann vielleicht im halben, dreiviertel Jahr vielleicht mal, wenn so die ersten Chargen, die ersten Kinderkrankheiten ausgeräumt sind, dann vielleicht ja. Aber es sah echt gut aus, gell? Und der Preis, ja, ist jetzt nicht gerade ein Schnäppchen, aber war in Ordnung. Ja, und das was hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und ich brauche demnächst mal ein neues MacBook, weil meins ist jetzt doch schon recht alt. Das ist Ende 2008er Modell. Also seht, das ist schon, er wird also dieses Jahr dann doch schon 7 Jahre alt. Ja, aber es funktioniert noch, gell? Also da kann man nichts sagen. Also das tut noch seinen Dienst. Und es, man kann halt hier bei meinem noch einen Akku tauschen. Das ist halt echt etwas. Und auch ich habe auch schon selber hier die Festplatte gewechselt. Also das ist schon mal etwas, das ist nicht schlecht. Das geht mit den neuen nicht mehr. Haben sie auch vorgestellt, das neue MacBook, das ist also noch weniger, die Elektronik ist noch kleiner geworden. Ganz viele Batterien drin für eine lange Lebenszeit. Noch dünner, noch flacher, Retina-Display, also es sah schon toll aus, also muss ich schon sagen, ja. Dann haben sie natürlich vorgestellt, die Apple Watch, auf alle, die auf diese, also viele schon gewartet haben. Ja, das hier sieht schon auch ganz nett aus, aber muss ich mal zeigen, erstmal zeigen, ob sich das auch wirklich lohnt, der Preis. Also sie ist halt doch relativ teuer und ja, also ich habe ja eine Smartwatch von LG, also von eine Google Watch sozusagen. Die bietet Ähnliches, natürlich nicht das Gleiche wie jetzt die Apple Watch, aber Ähnliches. Und ja, also muss man mal sehen, ob ich vielleicht auch Smartphone-mäßig demnächst mal auf ein iPhone umsteige. Habe ich mir zwar gedacht, so dieses Jahr. Aber andererseits, ich mag halt auch Android-Handys. Also ich finde das Konzept von Android nicht schlecht. Ja, da bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen. Auf der anderen Seite ist natürlich ein iPhone, ja, sicherlich, ich kenne natürlich die Qualität von Apple, die ist schon wesentlich besser, finde ich, als, also nicht wesentlich besser, aber die ist halt schon anders. Also das sehe ich auch an meinem MacBook Pro hier. Wie gesagt, das ist 7 Jahre alt, es läuft heute noch, es wird heute, es läuft noch nicht Yosemite drauf, es läuft noch, glaube ich, das Vorgängerbetriebssystem drauf. Und ja, aber ich, ja, könnte ich noch drauf spielen. Demnächst muss ich mal machen. War mir ein bisschen immer zu faul dazu. Ja, also, aber wollte ich damit ausdrücken, also selbst wenn es das schon 7 Jahre alt ist, das Modell hier, wird es noch mit Updates versorgt. Also das ist schon mal was, ja, das ist in anderen Welten vielleicht nicht ganz so. Dafür fallen manche Sachen weg, aber ist bei Google ja auch so. Da fallen manchmal wieder ein paar Sachen weg, an die man sich gewöhnt hat. Alle warten wahrscheinlich jetzt drauf, dass Google Plus das Zeitliche segnet. Ich weiß es nicht, gell? Also, ja, aber das ist halt, glaube ich, auch der Gang der Dinge. Man muss mal was ausprobieren, man darf Fehler machen. Und wenn man merkt, es funktioniert einfach nicht, das wird nicht angenommen, dann muss man halt auch irgendwann mal die Konsequenzen ziehen und die Reißleine ziehen. Das ist ganz klar, denke ich mal. Ja, so, ja, und so ist das halt. Und auch wenn man lieb gewonnen ist, dann halt aufgeben muss, ja. Wenn aber halt die Mehrheit der Anwender das nicht annimmt, dann nützt das halt nichts, wenn halt eine kleine Gruppe das lieb gewonnen hat, ja. Es sei denn, man wird es dafür bezahlen. Ja, und das ist dann halt oftmals so die, ja, aber da möchte ich jetzt nicht drüber philosophieren. Das ist, ja, jedenfalls, das war das ein sehr, sehr schönes Wochenende. Heute noch ein interessanter Event und ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal von mir für euch. Und ja, ich würde mich interessieren, was habt ihr so am Wochenende gemacht? Was macht ihr eigentlich, wenn das Wetter schön ist, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr mit Freunden oder mit eurer Familie unterwegs seid? Was macht ihr eigentlich denn so? Und habt ihr da vielleicht Ideen, über was ich euch mal berichten kann hier aus der Bodenseeregion? Das würde mich echt mal interessieren. Gell? Also, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Bis demnächst, eure Michaela. Tschüss.